Übungstest zur Vorbereitung auf die Prüfung Startdeutsch 1. Aufgabe 1. Sie hören kurze Gespräche und müssen entscheiden, welche Antwort ist richtig. Sie hören jeden Dialog zweimal. Guten Tag, ich hätte gern 3 Briefmarken. Tut mir leid, wir verkaufen nur Postkarten. Am besten gehen Sie zur Post. Dort können Sie Briefmarken kaufen. Und wo ist die nächste Post, bitte? Sie ist am Ende dieser Straße, rechts, neben dem Autogeschäft. Am Straßenende, neben dem Autogeschäft? Ja, genau. Rezeption? Josef Schrader hier. Ich habe ein Problem. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Welches Zimmer ist das, Herr Schrader? Zimmer 381. 381? Der Fernseher geht nicht. Ich habe es notiert. Ich schicke gleich jemanden nach oben. Vielen Dank. Guten Tag. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James-Bond-Film. Für 7:30, 8:30 oder 11:00? 8:30. Das macht 2 × 7,50 €. Sind zusammen 15 Euro. Hier sind Ihre Karten. Viel Spaß. Danke. Guten Tag. Ich habe einen Termin mit Frau Fischer. Ihr Name ist? Ramirez. Martin Ramirez. Ich habe mit ihr einen Termin um 13.30 Uhr. Aber ich war noch nie hier. Wo finde ich das Büro von Frau Fischer? Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. Entschuldigung, was kosten diese Birnen hier? 3,25 Euro. 3,25 Euro? Warum sind die so teuer? Das sind Bio-Birnen von bester Qualität. Die normalen Birnen da links sind natürlich etwas billiger. 2,60 Euro das Kilo. Danke, ich nehme dann doch 2 Kilo Bio-Birnen. Entschuldigung, wie komme ich zur Apotheke? Zur Apotheke? Am besten gehen Sie geradeaus bis zur Kreuzung. An der Kreuzung gehen Sie rechts, das ist die Beethovenstraße. Die Apotheke ist in der Beethovenstraße auf der linken Seite, gleich neben dem Supermarkt. Also bis zur Kreuzung und dann rechts in die Beethovenstraße? Ja. Dankeschön.